Also nicht nur unsere, in Anführungsstrichen, ausländische Mitbürger, die hier stören. Es gibt noch eine andere Pest, die jeder von uns kennt. Die PDS und die Kommunisten. Schlacht sie tot! Ihr habt 7 Schmerzen, du kommst auch auf deine Kosten.